Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung vom stellvertretenden Abteilungsleiter des ZK der Partei, Ryu Myung-sun, startete am 6. Juli mit Maschine von Pyongyang, um am 14. Parteitag der KP Südafrikas teilzunehmen und Mosambik und Iran zu besuchen.